Ihr zeigt mit dem Finger auf uns. Ihr zeigt mit dem Finger auf uns. Aber ihr kennt keinen von uns. Aber ihr kennt keinen von uns. Für euch sind wir nur Gestocks und Pöbel. Für euch sind wir nur Gestocks und Pöbel. Cypher-Schläger, asoziale Pflege. Cypher-Schläger, asoziale Pflege. Unser Aussehen passt euch nicht. Unser Aussehen passt euch nicht. Ihr glaubt es kaum, das stört uns nicht. Ihr glaubt es kaum, das stört uns nicht. Was geht euch unser Leben an? Was geht euch unser Leben an? Ist da wer, der mir das sagen kann? Ist da wer, der mir das sagen kann? Wir sind nun einmal, wie wir sind. Wir sind nun einmal, wie wir sind. Wir sind nun einmal, wie wir sind. Wir sind nun einmal, wie wir sind. Wir sind nun einmal, wie wir sind. Wir sind nun einmal, wie wir sind. Wir sind nun einmal, wie wir sind. Wir sind nun einmal, wie wir sind.